Der Kampf gegen Geschlechterverhältnisse und die Strukturen des Patriarchats wird natürlich nicht an einem Tag geführt und vor allem nicht gewonnen. Doch trotzdem ist der internationale Frauen-Lesben-Trans-Kampftag ein Tag, an dem feministische Kämpfe zusammengeführt, sichtbar und wirkmächtig gemacht werden. Auch wir nehmen diesen Tag als Anlass, um unsere Kritik an den patriarchalen, kapitalistischen Verhältnissen auf die Straße zu tragen. Denn wir wollen einen linksradikalen und widerständigen Feminismus, der sich nicht mit kleinen Verbesserungen zufrieden gibt, sondern in dem es ums Ganze geht, um die befreite Gesellschaft. Emanzipatorischer Feminismus heißt permanente gesellschaftskritische Debatte über Theorie, Organisation und Praxis. In dieser Debatte wurde das Was, Wie und Wer feministischer Gesellschaftskritik immer wieder um neue Perspektiven erweitert. Es gibt unterschiedliche Identitätskonzepte von Weiblichkeit und Männlichkeit sowie Menschen, die sich nicht in der Zweigeschlechtlichkeit wiederfinden. Zugleich ist Zweigeschlechtlichkeit als soziales Verhältnis wirkmächtig und muss benannt werden. Die Begriffe Frau und Mann bezeichnen nichts Natürliches, sondern sind Positionen in diesem Verhältnis. Feminismus ist Gesellschaftskritik und Kampf mit dem Ziel, ein besseres Leben für alle zu schaffen. Also ohne die gewaltvollen Erfahrungen von Identitäts- und Leistungszwang, Fremdbestimmung, Ausbeutung und Unterdrückung. Diese Gewalt der heteronormativen Ordnung erfahren vor allem jene, die aus ihr herausfallen. Täglich werden transidente und intergeschlechtliche Menschen vom Gesetz und der Gesellschaft pathologisiert und diskriminiert, wenn sie nicht den Anforderungen einer vermeintlich natürlichen, zweigeschlechtlichen Norm entsprechen. Menschen, deren Körper bei der Geburt nicht der binären Vorstellung von Mann und Frau entsprechen, werden häufig immer noch operativ angepasst. Homosexualität wird heute von Teilen der Bevölkerung zwar oberflächlich akzeptiert, sichtbar gelebt, löst sie aber auch bei vielen Vorzeigeliberalen noch Ekel und Scham aus und unterliegt noch immer einem Zwang zum Outing. Das Geschlechterverhältnis zu kritisieren bedeutet mehr, als das Patriarchat anzugreifen. Denn in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft hängen Staat, Nation, Kapital und Patriarchat zusammen. Als Herrschaftsverhältnis sorgt auch die binäre Geschlechterordnung für die Aufrechterhaltung und das Funktionieren der kapitalistischen. Die rechtliche und berufliche Situation von Frauen in der BRD hat sich zwar in den letzten Jahrzehnten aufgrund von feministischen Kämpfen deutlich verbessert, doch Frauen verdienen durchschnittlich für dieselbe Arbeit immer noch weniger als Männer. Sie sind häufiger von Armut betroffen, besonders im Alter oder als Alleinerziehende, und verrichten den Großteil der Sorge- und Heimarbeit ohne Entlohnung. Diese unbezahlte Arbeit, die Frauen in die Familie investieren, dient der kapitalistischen Gesellschaftsform als notwendiger Treibstoff. Ohne sie könnte die derzeitige Gesellschaft nicht funktionieren. Frauen reproduzieren neue Arbeiterinnen, pflegen sie ein Leben lang und halten so das Getriebe in Schuss. Wenn sie zusätzlich Lohnarbeiten, um sich vom Familienernährer zu emanzipieren, erschließt sich ein ganz neues Potenzial für das, für die Aufrechterhaltung des Kapitalismus so dringend benötigte ökonomische Wachstum. Für uns kann diese Gleichstellung weder eine Zwischenstation noch die Endstation feministischer Kämpfe sein. Die Idee, allein die Teilhabe an der Erwerbsarbeit reiche aus, um sich vollkommen zu emanzipieren, basiert auf einer idealisierten Vorstellung von Lohnarbeit, die den kritischen Blick auf die kapitalistische Ausbeutung verstellt. Die bloße Integration von Frauen in kapitalistische Verhältnisse hat kein echtes emanzipatorisches Potenzial. Mit dem nötigen Kleingeld lassen sich zwar Reproduktionsarbeiten ganz praktisch outsourcen, aber wenn sich die deutsche Mittelschichtsfamilie eine meist weibliche und häufig illegalisierte Putz- oder Pflegekraft leisten kann, die für sie die Kinderbetreuung und Haushaltsarbeiten übernimmt, werden die Aufgaben der Reproduktion einfach an andere Frauen weitergegeben. Auch alternative Lebensentwürfe und Familienreformen passen oftmals gut zu der am heutigen Arbeitsmarkt allseits geforderten Flexibilität und Kreativität. Wird dieser Umstand übersehen, bleiben feministische Forderungen allzu leicht auf der kulturellen Anerkennungsebene stehen, wo sie häufig für die Neuordnung der kapitalistischen Verwertung vereinnahmt und nutzbar gemacht werden. Manche Losungen aus feministischen Kämpfen gegen Autoritäten und Abwertung schlagen uns mittlerweile verzerrt als Anforderungen an die eigene Wahnförmigkeit entgegen. Echte Selbstermächtigung oder gar Selbstbestimmtheit gibt es nur in der solidarischen Organisierung mit anderen, jenseits von Staat, Lohnarbeit und Patriarchat. Deshalb treten wir ein für eine linksradikale Bewegung, die die feministische Dimension sozialer Kämpfe stets mitdenkt und in konkrete Praxis übersetzt. Andersherum streiten wir für einen Feminismus, der gesellschaftskritisch und revolutionär agiert, Erfahrungen und Experimente aufnehmend, selbstkritisch und wachsam. Wir sagen, Es gibt keine Emanzipation ohne die der Gesellschaft. Unser Feminismus bleibt antikapitalistisch und antirassistisch. Für die befreite Gesellschaft und das gute Leben für alle. Für den Feminismus und für den Kommunismus.